Has anybody read that Nazis are going to march in New Jersey, you know? I read this in the newspaper. We should go down there, get some guys together, you know, get some bricks and baseball bats and really explain things to them. There is this devastating satirical piece on that on the op-ed page of the Times. It is devastating. Well, a satirical piece in the Times is one thing, but bricks and baseball bats really gets right to the point. Oh, but really, biting satire is always better than physical force. Think about it. No, physical force is always better with Nazis. Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, viele von Ihnen mögen gerade grübeln, wem Sie Ihre Stimmen bei den anstehenden Bundestagswahlen geben sollen oder ob Sie überhaupt an dem gesamten Vorgang teilnehmen möchten. Gegebenenfalls ist der Teilhabeprozess an der bürgerlichen Herrschaftsstruktur auch bereits beendet und die Stimmen sind ausgezählt. Kommt, Sie ahnen es, auf den Kanal und den Termin der Ausstrahlung dieser Sendung an. Die Zeiten, als es in linken Milieus en vogue war, die Option Wahlboykott unter dem Motto, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie verboten, in Erwägung zu ziehen, scheinen längst vorbei. Und für die Älteren unter Ihnen, die diese Zeiten noch miterlebt haben, hat sich die Sinnhaftigkeit des Nicht- oder Ungültigwählens gegebenenfalls auch nicht konserviert. Schon damals war diese politische Haltung durchaus von einem gewissen dichotomischen Weltbild geprägt. Die da oben machen eh, was sie wollen. Warum sollten wir uns dann an einer pseudo-demokratischen Legitimationspraxis beteiligen? Diese Haltung macht allerdings nur dann Sinn, wenn man mit dem Werben für das Ignorieren des Wahlzirkus gleichzeitig eine gesellschaftspolitische Veränderungsperspektive verband. Der revolutionäre Umsturz der Verhältnisse ist aber bekanntermaßen ausgeblieben. Machen wir uns nichts vor, viel mehr als ein politkultureller Distinktionsgewinn steckte in den 80er und 90er Jahren des letzten Jahrtausends hinter dem Wunsch nach einer hohen Anzahl von Nichtwählern dann doch nicht. Auf der anderen Seite kann man bei der derzeitigen Performance der politischen Klasse niemandem verdenken, die Beteiligung an dem Wahlprozedere abzulehnen bzw. auf die Stimmabgabe zu verzichten. Die durch die Bank entweder strunzdummen oder gleich gänzlich abwesenden politischen Aussagen auf den Reklametafeln der Parteien treiben einen nicht gänzlich verblödeten Menschen natürlich nicht automatisch an die Urne oder zur Briefwahlabgabe. Es ist also ein stetiger Kampf mit sich selbst, ob man diesen Unfug mitmachen will oder ob eine Nichtteilnahme in den heutigen Zeiten nicht ein noch schlimmereres Regime der Niedertracht als bisher hervorbringt. Unter der Überschrift Unterlassene Hilfeleistung hat der Soziologe Felix Schilk bereits zur Bundestagswahl 2021 Argumente gegen die Stimmenthaltung bei der Bundestagswahl in der Wochenzeitung Jungle World veröffentlicht. Auch wenn bereits zu dieser Zeit einige von Schilks Argumenten durchaus zu hinterfragen waren, ist sein Werben für die Stimmabgabe an, wie er sie nennt, linke Parteien einen Blick wert. Schilk schrieb damals: Bei der Bundestagswahl geht es nicht nur um Mandate, sondern auch um die Verteilung von Geldern und die politische Infrastruktur. Ein linker Wahlboykott hilft am Ende nur den Falschen. Das allgemeine Wahlrecht war kein Geschenk des Liberalismus, sondern musste ihm erst mühsam abgerungen werden. Nachdem die Französische Revolution 1789 die Idee der Gleichheit aller Menschen in die Welt gesetzt hatte, waren ein halbes Jahrhundert sozialer Kämpfe und eine weitere Revolution nötig, bis dieses Recht, zumindest in Frankreich, für den männlichen Teil der Bevölkerung durchgesetzt wurde. Konservative und Liberale bekämpften das gesamte 19. Jahrhundert hindurch Gemeinsam die politische Emanzipation der eigentumslosen Massen und verbreiteten Horrorgeschichten vor der drohenden sogenannten Tyrannei der Mehrheit. Bis ins 20. Jahrhundert hinein war das Wahlrecht in allen Staaten an Vorbedingungen wie ein steuerfähiges Einkommen oder den Besitz der richtigen Geschlechtsorgane geknüpft. Auf der ganzen Welt kämpften progressive Bewegungen daher für seine Ausweitung. Die Einführung des Frauenwahlrechts in nahezu ganz Europa in den Jahren ab 1917 gilt als einer der größten Erfolge der internationalen Frauenbewegung. Die Abschaffung diskriminierender Zugangshürden für Afroamerikaner durch den Voting Rights Act von 1965 als entscheidender Erfolg der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Im weiteren Verlauf des wohlgemerkt 2021 von Felix Schilk verfassten Plädoyers zur Wahlbeteiligung schrieb dieser: Wer Wahlen für völlig irrelevant hält, müsste eine überzeugende Antwort auf die Frage finden, warum die Wahlbeteiligung in allen demokratischen Ländern maßgeblich von der sozialen Lage der Wähler abhängt. Wer ein hohes Einkommen oder Vermögen hat, weiß in der Regel ziemlich gut, wie er seine materiellen Interessen verteidigt. Auch deshalb malen konservative Kräfte immer wieder das Schreckensgespenst linker Regierungen an die Wand. Wenn man sieht, welche publizistischen Geschütze derzeit gegen die biedere grüne Kanzlerinnenkandidatin Annalena Baerbock aufgefahren wurden, kann man erahnen, wie viel Angst im konservativen Lager erst Parteien links der Grünen hervorrufen würden, wenn diese eine reale Machtperspektive hätten. Ist der Ausblick auf diese Angst nicht Argument genug, um eine solche Partei zu wählen? Man braucht von einer linken Partei ja keine Wunder und noch nicht einmal eine Regierungsbeteiligung zu erwarten. Eine große linke Opposition ist aber in jedem Fall besser als eine kleine. Ohne Zugriff auf Informationen aus parlamentarischen Kontrollinstrumenten der Opposition wie Anfragen und Untersuchungsausschüssen hätten es kritischer Journalismus und antifaschistische Recherche deutlich schwerer. Ohne die beharrliche Arbeit der Linkspartei wären viele Skandale des NSU-Komplexes nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Fire, fire, fire, fire, fire, fire. close to insanity. We are so quiet, let's make a riot. Must make a rule, set the roof on fire. We are so quiet now, we are so quiet. Make a riot, set the roof on fire. Better don't be silent when they keep you quiet. Quiet, quiet, quiet, quiet. Take peace on your mouth, all around is fire. Fire, fire, fire, fire. Kannte der Soziologe und Publizist Felix Schilk 2021 die weiteren Entwicklungen des deutschen Parlamentarismus während der Periode der Ampelkoalition nicht unbedingt vorausahnen. Es gab zu der Zeit noch keine Querfrontformation namens BSW und der Rechtsruck in Europa bzw. weltweit war nicht derart institutionalisiert wie heute. Die faktische Abschaffung des Asylrechts gegen noch gültiges europäisches Recht war noch nicht auf der Agenda aller Parteien, mit Ausnahme, das sollte Erwähnung finden, der Linkspartei. Die Frage aber, ob eine Partei wählbar sein kann, die zwar das Links im Namen führt, gleichzeitig aber militärische Unterstützung für den Staat der Shoah-Opfer, welcher permanent von der Auslöschung bedroht ist, per Parteitagsbeschluss unterbinden möchte, wäre bereits vor 4,5 Jahren zu stellen gewesen. Dennoch hat Schilk einen Punkt, wenn er formuliert: Ein Wahlboykott oder Schabernack wie die Abgabe eines ungültigen Wahlzettels mag in Diktaturen, in denen das Endergebnis ohnehin zusammengefälscht wird, eine widerständige Handlung sein. In der Bundesrepublik sind sie dagegen pseudoradikale Ohnmachtsgesten politischer Puristen, die keine Ambivalenzen ertragen wollen. Dass die symbolische Wahlenthaltung das System nachhaltig delegitimieren würde, dürften auch Sie, wenn Sie ehrlich sind, nicht ernsthaft glauben. Dass es keine richtige Wahl in der falschen gibt, heißt im Umkehrschluss doch nicht, dass die Nichtwahl richtiger wäre. Mit der Wahl ist es wie mit der Gewerkschaftsmitgliedschaft, der Steuererklärung oder der Anzeige von Nazis bei der Polizei. Man kann sich all dem verweigern, um die linksradikale Identität mit einem Gestus der Unversöhnlichkeit zu bestätigen. Gewonnen ist damit am Ende aber nichts. Im Gegenteil. Bei Wahlen geht es auch um die Verteilung von viel Geld, das auf der falschen Seite eine Menge Schaden anrichten, auf der richtigen dagegen auch Möglichkeiten für radikalere Kritik eröffnen kann. Und würde einer der linken Nichtwähler tatsächlich auf staatliche Transferleistungen verzichten, nur weil man das dahinterstehende System aus guten Gründen grundlegend ablehnt? This is it. Oh, my mind. today. Though I'm far away, your fantasy I love, just can't get enough. Wer für sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer Stimmabgabe beantwortet und sich zu eben dieser entschlossen hat, steht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor der nächsten großen Herausforderung. Die Parteienreklame ist stilistisch und inhaltlich derart abschreckend, dass selbst wer sich eine Partei für den Ankreuzzettel ausgesucht hat, kaum geht er oder sie vor die Tür, von der Stimmabgabe sofort wieder Abstand nimmt, ob des kompletten Schwachsinns der dort gezeigten Statements. In diesem Sinne können wir hiervon eigentlich nur die Partei ausnehmen. Allerdings ist da doch fraglich, ob deren Wahl nicht wiederum Schabernack im Schilksten Sinne wäre. Der Taz-Kolumnist Volkan A. hat das Ende Januar ganz trefflich beschrieben. Eine Pause von der Politik gibt es im Wahlkampf nicht. Einen Monat lang auf Alkohol verzichten oder auf Zucker, wie es Achtsame im trostlosen Monat Januar verwirklichen, um ein bisschen Selbstwirksamkeit zu spüren, kein Problem. Ein Tag ohne Scholz, Merz, Habeck oder Lindner, einfach der eigenen Mental Health zuliebe, unmöglich. Neuerdings dringen sie sich einem nicht nur morgens unter der Dusche, beim Radio hören oder im Bett vor dem Schlafengehen, beim letzten Blick aufs Mobiltelefon auf, sondern sie stalken einen auch im Freien. Mehr für dich, besser für Deutschland, schmunzelt mich Olaf Scholz etwa vor dem Hintergrund einer gewellten Deutschlandfahne an. Nicht nur ästhetisch erinnert dieses Wahlplakat an die Konkurrenz von rechts außen. Auch dass die Sozialdemokratie nicht mehr mit Solidarität, sondern mit Egoismus für sich wirbt, passt dazu. Aber mehr von was eigentlich? Mehr Regierungskrise, mehr Armut, mehr nichtssagende Kanzlerstatements, frage ich mich da und lasse den Bundeskanzler rechts liegen. Und Volkan A. schreibt weiter: Schönreden ist keine Wirtschaftsleistung. Klugscheißt Christian Lindner mit schneidigem schwarz-weißen Wahlkampffoto an der nächsten Ecke. Während die Farbreduzierung in anderen Kontexten das Ableben einer Person markiert, betont sie hier die Zeitlosigkeit der immer gleichen Klientelpolitik der Liberalen. Für ein Land, auf das wir wieder stolz sein können, wiederum steht unter einem geschäftig zur Seite blickenden und gestikulierenden Friedrich Merz. Kennen wir diesen Spruch nicht schon? Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, plakatierte die CDU 2017 mit Angela Merkel. Damals konnten Konservative noch stolz darauf sein, dass sie den Rechtsextremen nicht jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Heute zeigt Friedrich Merz, wie wenig er von Prinzipientreue hält, indem er ausgerechnet Wahlkampfslogans seiner Erzrivalin wiederverwertet und die Gewalttat von Aschaffenburg als willkommene Gelegenheit begrüßt, die sogenannte Brandmauer gegen die AfD einzureißen. Zuversicht kann ich auf einem grünen Plakat schon aus der Ferne lesen, weil Robert Habeck auf dieses eine groß gedruckte Wort setzt. Ich muss an Freunde denken, die einen genauso fürsorglich angucken, wenn man von einem Problem erzählt, die aber gar nicht richtig zuhören und anfangen zu trösten, bevor man ausgesprochen hat, weil wer will schon allzu lange über Probleme reden? Du, ich weiß, das ist nicht leicht, aber glaub mir, das wird schon wieder. Zusammen steht auf dem Plakat der Parteikollegin Annalena Baerbock. Wenn man sich ein Fragezeichen dazu denkt, klingt das wiederum wie eine genervte Aufforderung, den Beziehungsstatus in einer schon viel zu lange dauernden Situationsship zu klären. Und dabei hat die Taz an dieser Stelle nicht einmal die ästhetisch und inhaltlich körperverletzenden Küchentischgespräche des grünen Kanzlerkandidaten im Videostream oder die nichtssagenden Wahlwerbungen der anderen Kleinstparteien mit Hackfressen jeglichen Geschlechts erwähnt. Apropos Brandmauer. Das Geschwätz darüber beleidigt jeden Intellekt, sofern dieser vorhanden ist. Seit sich die AfD entschlossen hat, als parlamentarischer Arm der Faschisten zu fungieren, wird sie von den bürgerlichen Medien hofiert, von den Parteien nicht bekämpft, von der Exekutive ignoriert oder gleich kollaborierend unterstützt. Nein, selbstverständlich nicht von allen staatlichen Einheiten gleichermaßen. Es gibt sehr wohl noch Verwaltungsvorgänge, die dieser Tendenz widersprechen. Allerdings braucht es gar keine AfD in Regierungsverantwortung, wenn der Kanzlerkandidat der CDU als Reaktion unter anderem auf den Mord in Aschaffenburg als staatliche Reaktion im schönsten Trumpistendeutsch sofortige Anordnungen verspricht, die zwar sachlich mit einem psychisch gestörten Mörder aus Afghanistan nichts zu tun haben, dem deutschen autochthonen Mob aber signalisieren, dass jetzt hart durchgegriffen würde. Gegen was oder wen auch immer. Die von der CDU initiierten Abstimmungen zur Migration Ende Januar im Deutschen Bundestag sind ebenfalls Beleg genug, dass die bürgerlichen Parteien keinerlei Garant gegen die Faschisierung der Gesellschaft und ihrer Parlamente bilden. Die Taz schrieb dazu: SPD und Grüne inszenieren sich derweil als Demokratinnen und wollen die Situation auf ihre Weise nutzen. Sie, die Aufrechten, Union und AfD, die Unaufrechten. Dabei wird leicht vergessen, dass beide Parteien in den vergangenen Jahren Debatten und Gesetzesverschärfungen, die auf der Kriminalisierung von Menschen beruhen, mitgetragen oder sich nicht gegen sie gestellt haben. Außerdem haben die beiden Parteien nicht mal angedeutet, dass das gemeinsame Abstimmen der Union mit der AfD einer eigenen Koalition mit der Union nach den Wahlen im Wege stehen könnte. Das schrieb die Taz. Im Übrigen besteht die angebliche und im Bundestag bereits gefallene Brandmauer auf kommunaler Ebene sowieso nicht. Um nur eins von unzähligen Beispielen in diesem Zusammenhang zu nennen: Mitte Januar wählten in Sachsen CDU und BSW-Abgeordnete den AfD-Mann Carsten Hütter in offener Abstimmung per Handzeichen in die Parlamentarische Kontrollkommission. In jenes Gremium also, das den Inlandsgeheimdienst überwachen soll. Ihr Argument? Solange die AfD nicht verboten sei, müsse man den Wählerwillen respektieren. Das Parlament sei ein Spiegelbild des Wahlergebnisses. Auch bei der Wahl zum Landtagsvizepräsidenten bekam der AfD-Bewerber in Sachsen gleich im ersten Versuch eine überdeutliche Mehrheit. Die AfD stellt zudem den Vorsitz in den vier wichtigsten Ausschüssen Inneres, Verfassung und Recht, Haushalt und Finanzen sowie Schule und Bildung. Das meldete die Süddeutsche Zeitung Ende Januar. Der letztjährige Wahlausgang in den USA und die damit verbundene faschistische Machterringung durch einen demokratisch gewählten, durchgeknallten, aber eben für viele Menschen auch höchst gefährlichen Autokraten, Georg Seslin nennt ihn in seinem Buch Trump und Co. der unaufhaltsame Weg des Westens in die Antidemokratie, einen Horrorclown, zeigt eindrücklich, wohin der globale Rechtsruck führt und was eben auch für Deutschland realistische gesellschaftspolitische Optionen sind. Die in den Vereinigten Staaten sofort angeordneten Massenverhaftungen und Deportationen werden auch die hiesigen Faschisten bei ihren sogenannten Remigrationsplänen beflügeln. Und noch einmal, es braucht nicht unbedingt AfDler, um diese Pläne in die Tat umzusetzen. Wenn die bürgerlichen Parteien derartige Anliegen nicht konsequent zurückweisen, sondern mit Blick auf den angeblichen Wählerwillen und ihren schwindenden Machtoptionen den Weg des institutionalisierten Rassismus beschreiten bzw. forcieren. Je suis pas susceptible, je suis hypersensible. Mes émotions sont des messagères, femme noire mais pas en colère. c'est pas mes rivières pourpres qui noient mon amour propre. C'est les peurs qui rassurent, les phobies qui structurent, les corps qui raturent. La voix dans les aigus fragilise, lâcher prise qu'on hystérise. Interdiction de hausser le ton, reste dans le cadre, la femme trompe. Cansar de ser forte, hoje não cresço ser mi. E todo dia tá assim, minha nabo campo minado. Sem ter é com sorte pra manter em costa rixo. Você que boja na mim, uma ameaça, um tormento. C'est pas des stories made in order. De mon journal extime. Mon intime pour les autres. Mais en scène comme en vitrine. Est-ce que tu crains les backlash, les retours de boomerang, les femmes multitask, vues sous un autre angle, condamnées à être des femmes puissantes, héroïnes, érigées en icône, mais on peut être résiliente, sans avoir des valeurs de bonhomme, image d'Amazon et de guerrière, l'empathie est un mauvais critère. On te drill, drill, drill, drill. Pas de tache de sang, pas de tache d'huile. Emi kemi, emi kemi oulé oulé. Emi kemi, emi kemi oulé oulé. Emi kemi, emi kemi oulé oulé. Emi kemi, emi kemi oulé. Já me cansa de ser forte, hoje não cresço ser mi. E todo dia tá assim, minha nabo campo minado. Sem ter é com sorte pra manter um costa rixo. Cusé que boja na minha, uma ameaça, um tormento. Les fibres fines leur combinent, échappent sur la poitrine. Le cul contre le mur, on rétrécit d'une pointure. Pour éviter les frotteurs, des heures de pointe absorbées par son écran, inaccessible et hors d'atteinte, à fleur de peau. Donc à quand, jusqu'à quand, s'étendre un miroir, mon malaise, creuser un fossé entre deux chaises, répondre à cette impunité archaïque. Les hommes possèdent l'espace public, interdiction de hausser le ton, reste dans le cadre, la femme trompe. Emi kemi, emi kemi oulé oulé. Emi kemi, emi kemi oulé oulé. Emi kemi, emi kemi oulé oulé. Emi kemi, emi kemi oulé. Já me cansa de ser forte, hoje não cresço ser mi. E todo dia tá assim, minha nabo campo minado. Um sem ter é com sorte pra manter em costa rixo. Cusé que boja na minha, uma ameaça, um tormento. Der Autor Georg Sieslen geht in dem Buch Trump und Co., der unaufhaltsame Weg des Westens in die Antidemokratie, auf die Mechanismen ein, die eine Rolle dabei spielen, dass derartige Horrorgestalten wie Donald Trump gewählt werden und sich eben nicht an die Macht putschen müssen. Sieslen konstatiert unter anderem: Aber in all diesen Prozessen, in denen sich die demokratische von der rechten Erzählung abspaltet, die Konzepte des sich auflösenden demokratischen Sozialstaats und des aufsteigenden faschistischen Wirtschaftsstaats, gibt es doch einige Konstanten, Verbindungen zwischen Propaganda und Alltagsleben, die auf die tieferen Ursachen der drastischen Wandlung in allen Feldern der westlichen Kultur hinweisen. Eine Konstante ist das sich abzeichnende Ende der großen Erzählung vom Fortschritt, die die verschiedenen Fraktionen des Bürgertums zusammengehalten haben. Der Fortschritt der einen ist für die anderen Rückschritt. Dem ökonomischen, technischen, sozialen, kulturellen, wissenschaftlichen und am Ende dem Fortschritt von Vernunft und Moral ist das Versprechen, irgendwie miteinander zusammenzuhängen, verloren gegangen. Die Verlusterzählungen fressen die Fortschrittserzählungen von innen auf. Zudem gibt es einen drohenden Bruch mit den Gewohnheiten in den diversen Codes, dem kulinarischen, dem sexuellen, dem ästhetischen, dem Mobilitäts- und dem Verbrauchscode. Für diesen Bruch mit den Gewohnheiten, der mal eine reale Ursache und mal nur paranoid fantasiert wird, werden überall die gleichen Schuldigen benannt. Die wahnsinnigen Grünen und andere ökologische Bewegungen, die Frauen allgemein und die Hexen vom Feminismus im Besonderen, die nicht heteronormativen queeren Emanzipationsforderungen, die fremden, illegalen Migranten und Flüchtlinge, die sich nicht integrieren, kriminell und religiös fanatisch seien. Die Liberalen, die all diese Vermischungen und Unordentlichkeiten zuließen, wenn nicht gar forcierten, womöglich im Dienst einer großen Verschwörung zwischen Washington und Jerusalem. Und natürlich die Linken, die Kritik und Veränderung fordern und die eine Gesellschaft behaupten, wo wir, also die Rechten, ein Volk sehen möchten. Da es nicht mehr weitergeht, muss man zurück. Und da man dazu für sich sein muss, wird alles zum Feind, was anders ist. Es geht also nicht mehr um die Person des Führers allein, sondern um das Volk, das ihn haben will und das ihn möglicherweise erzeugt. Singing that old song again. sun is rising, turning and turning, verse of a chorus. Let it rain, let it rain, stay with me, stay in love. Let the pain wash away everything we don't need. Georg Seslen beschreibt in seinem Buch sehr prägnant die Mechanismen der politischen Scharlatanerie, die schon sehr lange und eben auch im Zusammenhang mit den hiesigen aktuellen politischen Entwicklungen relevant sind. Er schreibt: Diese Figur des Scharlatans zapft die beiden Impulse in der Krise an, die Angst vor dem endgültigen Aus und die Hoffnung auf Rettung und Erlösung. Wenn man den historischen Figuren durch die Jahrhunderte nachspürt, erscheint immer das gleiche Muster. Die Verwandlung der Zuhörerschaft in eine Gemeinde der Gläubigen, die Verkindlichung der Wahrnehmung, die aggressive Blindheit gegenüber faktischer Vernunft, die grandiosen Lügengeschichten der Fälscher über sich selbst und immer wieder die Geste einer Wendung für das Volk und gegen die Eliten. Und immer wieder ist dann das Erstaunen darüber groß, wie jemand so viele Menschen mit so haarsträubendem Unsinn hat in die Irre führen können. Das Versprechen jedenfalls ist total. Nicht eine Medizin für eine Krankheit wurde gefunden, sondern das Wunderheilmittel gegen alle Krankheiten. Es gibt nicht einen Weg zur Erlösung, sondern es ist ein einziger, aber endgültiger Schritt. Es ist nicht ein Kampf auszutragen, sondern der alles entscheidende Endkampf. Es gibt nicht viele Ideen und Konflikte, sondern nur die eine. Und es gibt nur die eine richtige Sprache. Die Scharlatane sind in einem Zustand der ständigen Erregung und übertragen sie auf Mitmenschen. Jede Kritik erscheint ihnen als Blasphemie. Der Scharlatan muss eifern. Wie aus Furcht, jemand könne einen Moment des Nachlassens seiner Energie nutzen, um ihm die Maske vom Gesicht zu reißen. So ist er ständig dazu gezwungen, die Dosis der Emotionalisierung zu erhöhen. Wo Zweifel ist, muss noch mehr Angst sein. Wo es Zögern gibt, müssen die Verheißungen noch größer werden. Und alles, das nicht in gerader Linie von Angst zur Erlösung führt, wird in den Bereich finsterer Verschwörungen und tückischer Geheimorganisationen verschoben. Das Reich, das der Scharlatan verspricht, ist in Wahrheit ein Reich der ewigen Kindheit. Wenn der Scharlatan die Menge seiner ZuhörerInnen in den Zustand kollektiver Gläubigkeit versetzt, dann versetzt der politische Scharlatan die seinen erst einmal in den Zustand kollektiver Subjekthaftigkeit. Man erklärt sich zum Subjekt der Erzählung, die der Scharlatan anbietet. Derjenige, der überzeugt werden soll, muss zuerst ergriffen sein. Der Trick des Scharlatans besteht darin, vor sein finales »Du musst« ein enthemmtes »Du darfst« zu setzen. Immer kommt das Befreiende vor dem neuen Zwang. Immer die lustvolle Zerstörung der alten bürgerlichen Erzählung vor der Konstruktion der neuen faschistischen Erzählung. Und seine Geschichte ist so verführerisch, weil die ZuhörerInnen darin zu den Helden werden, zu kollektiven Helden, die Massen, die einfachen Leute, die jeweilige Nation und endlich das Volk. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die faschistischen Scharlatane werden durch bloße Demaskierung nicht zu bekämpfen sein. Wo die bürgerlichen Formationen so wenig moralische und politische Skrupel haben, das Geschäft der Faschisten zu ignorieren, zu verharmlosen oder auch zu betreiben, bedarf es nach unserer Überzeugung einer entschiedenen Antwort jener, die diesen Weg in die Barbarei nicht mitgehen wollen. Es ist also an der Zeit, Strukturen zu schaffen, die diejenigen zuvorderst schützen, die von den Faschisten und ihren Kollaborateuren bedroht werden. In diesem Sinne, kein Fußbreit den Faschisten. Cowboy Carter, time to strike a match and light up this juke joint. One by one, you hang them high. Your hands are steady in your sleep at night. How did you turn your heart to stone? I don't want them back, but I can't let go. Hangman, answer me now. You owe me a debt. You stole him. Got that water, don't act like you don't know. Giddy up, hey. Don't pay me in gold. Giddy up, back outside, I'm on the road. Giddy up, hey. When the sun goes down, it's Naya, hey. You can hear her body howl in the moonlight, hey. I feel her eyeing me like ow. Hey. Your man when a hangman coming down. Ooh, yeah. She's a tyrant every time I ride. Every time I ride it, make it look so good, try to justify it. Boy, I know they're looking for me, how we gonna hide it? Riding like hydraulics, I am such a tyrant. Every time I ride it, every time I ride it. I don't like to sit up in the saddle, boy, I got it. Just relax, I got this, I got that exotic. Hips are so hypnotic, I am such a tyrant. Send me some shots. Shoot up the bar, tell her all we don't remember none after that. Stop oh, city after me. Now you seen a 5-9, thick and fine, what a tragedy. Hey, riding you while we tryna get away. Riding you while we tryna catch a wave. That's so sexy and I know it, and I ain't afraid to show it. Baby, I'm goated, baby, I'm glowing. Hey, on the run, run. Tap me on the shoulder when you reload the gun. Tyrant, every time I ride. Every time I ride it, make it look so good, try to justify it. Boy, I know they're looking for me, how we gonna hide it? Riding like hydraulics, I am such a tyrant. How did you get used to the haunting? Cry. back outside, I'm on the road. Giddy up, giddy up, hey! When the sun goes down, okay, tired, every time I ride it, every time I ride it.